Ja, ich danke herzlich für die Einladung und freue mich. Mal schauen. Ein Epitaph ist ja etwas so ein bisschen Besinnliches. Ich werde mal schauen, wie besinnlich es wird. Ich schicke vielleicht noch mal vorweg, Epitaph ist etwas anderes als was fällt, soll man noch stoßen, sondern ja schon eher etwas Trauriges. Und wenn ich also hier Zitate verschiedener Gruppen anführe, dann ist das halt weniger hämisch als schon tatsächlich auch ein Ausdruck dessen, dass das ja die Leute wichtig sind, wenn nicht vorkommt. Also bei denen gibt es wenig zu sagen. Das halt, ich will das nochmal klarer machen, wenn zum Beispiel, ich habe mich zwar bemüht, auch wirklich aus den verschiedensten antideutschen Ecken Beispiele oder Zitate rauszusuchen, aber wenn zum Beispiel häufiger mal die Zeitschrift Bahamas erwähnt wird, ist das natürlich auch ein Ausdruck davon, dass diese Zeitschrift, das wurde ja schon gesagt, tatsächlich wichtig ist zur Formulierung von antideutscher Kritik und dass die Strömung der antideutschen Linken, die sich immer besonders vehement von der Bahamas abgrenzen, ja nicht gerade radikaler sind, sondern höchstens irgendwie halbherziger beziehungsweise dem Linkssein verhaftet. Das heißt also, die Kritik, die hier zum Beispiel geübt wird, soll tatsächlich nichts gemein haben mit dem, wie ich gerade gelesen habe, dass das Coney Island in Leipzig, das ja auch so als Bastion der Antideutschen gilt, gerade beschlossen hat, dass Justus Wertmüller dort nicht mehr auftreten kann. Und das ist natürlich irgendwie halt einfach peinlich links. Gut. Die höchste Meinung von uns, im Sinne von uns Antideutschen und unseren Fähigkeiten, haben wahrscheinlich die wahnhaftesten Gegner. Ich zitiere aus einem relativ lustigen Artikel, der kürzlich in der Jungen Welt erschienen ist, von Rainer Rupp, wo über ein zweitägiges Seminar des Koordinationskreises Israels falsche Freunde berichtet wird, in dem sich Vertreter eines breiten Spektrums kirchlicher und säkularer Organisationen zusammengetan haben. Dort heißt es: Antideutsche gibt es heute überall, in Parteien, Universitäten und der autonomen Szene. Sie wollten nach dem Untergang des real existierenden Sozialismus nicht zu den Verlierern gehören und haben die Verteidigung des Schurkenstaates Israel, insbesondere gegen Kritik von links, zu ihrem Ziel erhoben. Nicht nur das hat den Antideutschen den Weg in die gute Stube des Kapitals geebnet und berufliche und materielle Anerkennung gebracht. Dann wird noch gesagt, das finde ich besonders ulkig, konzentriert findet man ihre Anhänger in der Partei Die Linke. Das korrespondiert schon mit dem, es gibt in Hamburg ja die ziemlich irre Organisation Kommunistische Assoziation Hamburg, die halt auch schreibt, dass die Antideutschen mit ihrer Lanzmann-Filmvorführung in der im B-Movie versucht haben, einer geopolitischen Neuordnung des Nahen Ostens den Weg zu bereiten und eine radikal antigewerkschaftliche Politik durchzusetzen. Ja, man lacht. So viel Macht hätte man ja tatsächlich gerne. Aber jeder weiß, wie absurd das ist. Nichts trifft ja weniger den Zustand der Antideutschen. 15 bis 20 Jahre nach ihrer Entstehung befindet sich das, was sich so nennt, in einer heftigen Midlife-Crisis, von der niemand weiß, ob sie nicht auch schon in den Zustand irreversibler Demenz übergegangen ist. Man altert ja so schnell im Spätkapitalismus. Weder sich selbst noch der Welt haben Antideutsche inzwischen allzu viel mehr zu sagen. Zumindest nichts, was nicht schon tausendmal gesagt wurde. Also wann hätte es in den letzten Jahren denn, wenn man so mal überlegt, einen antideutschen Text gegeben, da einem oder einer die Augen geöffnet hätte, neue Perspektiven erschlossen, gar von Grund auf erschüttert. Und ich meine, solche Leseerlebnisse gibt es ja, aber ich könnte mich da tatsächlich nicht dran erinnern, so etwas aus irgendwie dem gelesen zu haben, was das Etikett antideutsch trägt. Stattdessen sind die Texte, die von sogenannten antideutschen Gruppen, Einzelpersonen, wie auch immer kommen, in der Regel relativ vorhersehbar. Man weiß, zu welchen Gegenständen sich geäußert wird. Es sind ja nicht sehr viele. Und was darin vorkommen muss. Links und also schon deswegen pro-islamisch oder islamisch und schon deswegen pro-links. Gerne noch ein Schlenker gegen die Postmoderne, also die Heideggerei. Und dann noch ein Rekurs auf das Glücksversprechen der bürgerlichen Gesellschaft, wo pflichtschuldig noch meist ergänzt wird, dass sie natürlich nicht einlösen kann. Und schließlich der Appell Verteidigung des Westens. Das ist, denke ich, fast nie ganz falsch. Es ist mir eben irgendwie berechenbar. Es hat was von Kritik von der Stange und ist auf jeden Fall immer aufs Hört, hört und sag es, wie es ist, Mann, angelegt. Es ersetzt mit anderen Worten Debatte, unverstellte Erfahrung, Wendung des Denkens ins Offene, das heißt gegen sich selbst, durch eben genau diese Art von Kritik von der Stange durch Parolen oder Parteinahme. Zum Teil ist das in gewissen Kreisen ja auch offen ausgesprochen worden in den Jahren nach 9/11, wo dann gegen den gehobenen Theoriebedarf polemisiert wurde oder auch ein Teilnehmer eines Treffens zur Kampagne Waffen für Israel die Regression in die Negation gegeißelt hat, die er nicht mehr hören könne. Aber auch seitdem diese Verdikte mehr oder minder zurückgenommen worden sind, eine dieser vielen eher unvermittelten Schwenks, die man in den nun auch nicht so vielen Jahren antideutscher Bewegung erleben durfte, also seitdem wieder Ideologiekritik im Programmtitel ganz oben steht, es ist wirklich schwer zu sagen, betreibt man da noch Kritik oder verhält man sich nicht eher zu ihren einmal erarbeiteten Ergebnissen wie zu einem Fundus, also einem Vorrat, auf den man mehr verweist, als dass man ihn groß entfalten würde. Also wenn ich zum Beispiel überlege, dass sozusagen die Basics der antideutschen Staat- und Kapitalkritik wirklich in den 90ern erarbeitet und seitdem eigentlich nicht wirklich weiter so richtig ausgefeilt worden sind. Man hat dann mal irgendwann die Krisentheorie der Krise so ein bisschen stillschweigend übernommen und umgebaut, aber so richtige Grundsatzdebatten, außer die etwas alberne mit Ingo Elbe, hat es ja in vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben. Was waren daher die Deutungsangebote, die in den letzten beiden Jahren zur Krise, also zu der wirklich relativ einschneidenden Erfahrung vorgetragen wurden? Entweder tatsächlich ein nichts Neues, ein Arbeiten nochmal wieder mit der Theorie des autoritären Staates, mit dem, was es von einer, mit der Faschismuswilligkeit, oder aber die Aussage, Jimmy Carter war schuld. Also ihr wisst schon, Ende der 70er, als er ein Gesetz erlassen hat, was es den Negern ermöglicht hat, zu viele Häuser zu kaufen. Zu dieser theoretischen Enge oder einer gewissen Provinzialität gehört auch ein Germanozentrismus der Antideutschen. Als Antideutscher liest man halt Deutsch. Das gilt übrigens auch für die Objekte der Kritik. Also nicht nur, dass sozusagen alle wesentlichen Theoretiker, mit Ausnahme vielleicht der amerikanischen Neocons, die nun auch nicht so wahnsinnig spannend sind, gerade wenn es um Grundsatzfragen geht. Also jenseits von den Neocons liest man dann tatsächlich in den Literaturangaben ja fast nur deutsche Titel. Und das gilt auch für die Objekte der Kritik. Wer die Postmoderne kritisiert, verhält sich auch das Stichwort irgendwie theoretischer Fundus, ein Vorrat, gibt eigentlich nochmal den Jargon der Eigentlichkeit wieder, während man zum Beispiel zu dem, was tatsächlich ein Desiderat kommunistischer Kritik wäre, eine Kritik dessen, was als die Philosophie des 20. Jahrhunderts zum Beispiel in den angelsächsischen Ländern gilt, die auf Wittgenstein zurückführende Linie Quine-Davidson und so weiter, niemand was zu sagen hat, weil es da halt keine Vorlage gibt. Man kann natürlich sagen, diese sehr starke Germanozentrismus hat auch was damit zu tun, dass man im Herzen der Bestie natürlich am besten Bescheid weiß. Aber dagegen würde ich immer anführen, was Poort einmal bei einem Vortrag in Holland erklärt hat. Als Deutscher im Ausland aufzutreten, ist eigentlich immer so ein bisschen peinlich, weil man sich an Sachen abgearbeitet hat, die woanders in zivilisierteren Weltgegenden sowieso nur ein Kopfschütteln hervorrufen und man dann eigentlich so ein bisschen wirkt wie ein Inder, der in Europa einen engagierten Vortrag gegen Witwenverbrennung hält. Im Moment der Verengung oder des philosophischen Mangels, der philosophischen Mangelernährung der antideutschen Bewegung, ist vielleicht am sichtbarsten übrigens an den Spaltprodukten, die sie hervorbringt. Leute, die entweder, als wäre es das erste Mal, die Klasse entdecken, so Richtung antideutsche Kommunisten Berlin und, heißen sie jetzt, Freunde der klassenlosen Gesellschaft, oder aber die den Liberalismus entdecken, also die Freunde der offenen Gesellschaft, wo man wirklich denkt, wenn das für die eine Offenbarung ist, was haben die eigentlich gelernt? Also was für ein Versagen sagen, von Bildung muss, und ich rede ja auch von etwas, woran ich beteiligt war, muss da immer geherrscht haben. Natürlich ist es so, dass Adorno-Zitate, selbst Marx-Zitate immer noch vorkommen in den entsprechenden Texten, aber eben eher mehr als eine Form von Ornament, als ein Erkennungszeichen, dass man dazugehört. Wie überhaupt diese Art von Erfahrungsverengung zu einer gewissen Privatsprache tendiert, ein Code, an dem sich die Eingeweihten eben erkennen. Ein Beispiel: von Hitlers pazifistischen Reden zu sprechen, ist, wenn man es einmal tut, ein polemisches Aperçu. Wenn man es aber hundertfach wiederholt und auswälzt, also vom pazifistischen Nazimob in der Zone und sowas redet, dann schleift sich der polemische Überschuss, die Uneigentlichkeit ab und wird tatsächlich zu einer stumpfen Sprachzerstörung, die sich um den Gehalt eines Begriffes, in dem Nazis dann schon Leute sind, die Pazifisten am liebsten in Konzentrationslagern quälen würden, nicht mehr kümmert. Ebenso die Verwendung des Begriffes links. Ich lese einfach mal ein Zitat vor. Der Gruppe Monaco, Verein freier Menschen. Es war und ist die Linke, die maßgeblich dafür verantwortlich zeichnet, dass all das, was an Deutschland ekelhaft ist, nach 1945 erneut Gestalt annehmen und auch in breiten Bevölkerungsschichten Fuß fassen konnte. Nimmt man das beim Wort, macht das natürlich keinerlei Sinn. Also abgesehen davon, dass die Vorstellung, dass nach 1945 die deutsche Ideologie überhaupt erstmal wieder langsam Fuß fassen musste, natürlich schon ziemlich irre ist. Aber natürlich sind die Agenturen, über die das nach 1945 lief, die CDU, die vertriebenen Verbände, die Kirche, die prügelnden Familienväter, halt einfach nicht links. Das ist Blödsinn. Man könnte sich auch fragen, ob die ständige Beteuerung, man selber sei nicht mehr links, nicht eben solcher Blödsinn ist, einfach weil es völlig ignoriert, was man dann sinnvollerweise sein könnte. Also, was verstehen Leute unter links? Wer gegen alles ist, ist halt, ob er will oder nicht, ein Linker. Das ist so, ist sozusagen der gesellschaftlich geregelte Sprachverbrauch. Es wäre noch eine andere Frage, aber ich finde eben tatsächlich diese Vorstellung, es ist die Linke, die quasi dafür verantwortlich ist, ist einfach ein Blödsinn. Sie ist auch, aber nicht alleine. Oder ich muss eben die CDU und die katholischen, evangelischen Kirchen, die Vertriebenen und so weiter, eben auch als links definieren. Solche Beispiele von Privatsprache, und davon gibt es ja eben zahllose, die ständige Verwendung, also Formulierung über die Nürnberger Wertkritiker und andere Nationalsozialisten, die Vorstellung, dass die Deutschen zu Fremden freundlich seien, aber auch sozusagen auf der umgekehrten Richtung, wo bestimmte Begriffe einfach nicht verwendet werden dürfen, um als Erkennungszeichen zu zeigen, zu der und der Fraktion der Antideutschen gehören wir nicht. Also als ein Beispiel aus dem Hamburger Bündnis, in dem wir teilgenommen haben, durfte das Wort Kiezmiliz im Aufruf nicht stehen, weil sonst ja jeder gedacht hätte, wir seien Bahamas-Freunde. Also solche Beispiele von Privatsprache werden dann gerne abgetan als, naja, man weiß doch, was gemeint ist. Im Kern hat das doch recht. Und außerdem ärgert es die Richtigen. Präzision in der Sache, Genauigkeit im Ausdruck, also eigentlich das, was Adorno mal die Differenziertheit des Denkens genannt hat, wird ersetzt wesentlich durch eine Logik der Überbietung. Wer traut sich, noch was Krasseres rauszuhauen, um die Linken mal so richtig zu provozieren? Man haut unernst, aber eben kraftmeierisch, einfach mal so richtig was von Latz. Hier mal ein Wahlaufruf für den postfaschistischen Drecksack Aznar, also spanischer Konservative. Dort, wie mal in der Konkret, die Forderung Grenzen zu für Muslime. Man schwätzt mal so lockerflockig von der Bürde des weißen Mannes, die ja auch genauso gut von einem Schwarzen oder einem Roten getragen werden könnte. Oder man, wie Kaffee Morgenland, erhält man ein emphatisches Plädoyer für die zwei jungen migrantischen Mörder eines Münchner Rentners. Wie gesagt, also Beispiele aus verschiedenen Richtungen, die sich zum Teil ja auch nicht ausstehen können, aber die diese Logik der Überbietung durchaus teilen. Ein Zitat zum Beispiel aus dem Bahamas-Editorial der Ausgabe 59, der vorletzten, wo es um Michelle Obama geht, die schwarzen Trompeter namens Wynton Marsalis seine Familie ins Weiße Haus einlädt. So wird gesagt, solchermaßen wurde von der ganz schwarzen Frau eines ziemlich schwarzen Präsidenten verraten, wofür Condoleezza Rice, gerade weil sie einer schwarzen Familie entstammt, stets vorbildlich eingetreten ist. Weil der Jazz und manche andere Formen der amerikanischen Unterhaltungsmusik mit schwarzen Musikern ganz oder weitgehend identifiziert werden, verbietet es sich, wenn man selber schwarzer Hautfarbe ist, einer Nation, die zu Recht darauf stolz ist, aus einer Vielzahl von Nationen und Ethnien hervorgegangen zu sein, um diese miteinander zu einer neuen und besseren zu verschmelzen, als First Lady die Musik der eigenen Rasse aufspielen zu lassen. Das hat natürlich auch keinen anderen Sinn, weil natürlich auch die Leute, die es geschrieben haben, wissen, dass nicht jeder weiße Präsident vor Obama nur schwarze Musiker oder wen auch immer ins Weiße Haus eingeladen hat. Das hat keinen inhaltlichen Sinn. Es hat einfach nur den Sinn, sich als ein einsames Subjekt zu stilisieren, das mutig genug ist, den Rassismusvorwurf nicht zu scheuen. Und ein bisschen funktioniert das Ganze, was sich daraus ergibt, so ein ganz bisschen, halt ein bisschen, also natürlich viel, viel harmloser, aber ein bisschen wie der RAF-Kult, also dieser Ehrfurcht vor der Konsequenz. Wer traut sich was? Wer stellt sich so richtig mitten in den Kugelhagel? Wir können so ein bisschen so eine entsprechende Selbststilisierung, die auch so etwas damit zu tun haben, mit sich selber als einsam und einsam, aber man traut sich was darzustellen, gab es halt auch in Hamburg, als es diese Demo 2004 gegen Old Europe für Israel gab, wo man sozusagen im Vorfeld versucht hat, möglichst dafür zu sorgen, dass kein Hamburger kommt, in den Erklärungen nochmal wirklich geschrieben wurde, was an Hamburg das Problem ist, wie diese Günther Jakob, der fanatische Anti-Amerikaner, und die Hamburger Studienbibliothek zur Zerstörung der Vernunft. Also wirklich dafür gesorgt, ich freue mich dann ja auch, wenn viele meiner Freundinnen und Freunde da nicht hingehen, um gegen die Studienbibliothek zur Zerstörung der Vernunft zu demonstrieren. Ich bin Ihnen ja durchaus dankbar. Aber eben dafür gesorgt hat, dass man wirklich möglichst allein auf weiter Flur steht, um dann sagen zu können, haha, seht ihr es mal. Wir konsequent, ihr nicht. Und das ist natürlich eine Form irgendwie von so einer Demonstrationsorganisation lernen heißt verlieren lernen, aber sich dabei irgendwie gut vorkommen. Und es sorgt ganz nebenbei dafür, dass die wirklich größtmögliche linke Koalition gegen einen steht. Spaltung der Linke sieht anders aus. Antisemiten kein Triumph verschaffen auch. Allem behaupteten Bruch mit der Linken zum Trotz erfüllt man gerade durch diese Kraftprotzerei. Allem behaupteten Bruch mit der Linken zum Trotz erfüllt man so genau das, was die Linke wirklich von den Antideutschen wollen. Die Stabilisierung des eigenen Seelenhaushalts. Wer wirklich nichts mehr will, als Linke vor den Kopf zu stoßen, richtet es sich genau in genau dieser linken Arbeitsteilung, nämlich der, einer muss ja den bösen Buben spielen, gegen den sich alle anderen zusammenschließen können, aufs Bequemste ein. Und wie sehr Linke, also wie sehr diese Restlinke irgendwie manches antideutsche Denken bestimmt, das finde ich immer ganz beeindruckend zu sehen. Im ADF-Forum, ich weiß nicht, ob das Leute kennen, da diskutieren so die zweite Reihe der Antideutschen, glaube ich, wurde jetzt gerade gepostet, dass hier die Ministerin Christina Schröder diese Programme gegen Rechtsextremismus in der Zone zurückfahren will. Und die beiden Kommentare, die es dann dazu gab, war: Hoho, sollte das größte Racket von allen jetzt tatsächlich Probleme mit Sugar Daddy Staat kriegen? Zweites Zitat: Wenn die Schröder der Antifa den Geldhahn zudreht, ist das ja wirklich mal ein Grund, CDU zu wählen. Und wo ich so denke, also da passiert meistens natürlich mit diesem Geld großer Blödsinn, manchmal passiert auch was Sinnvolles, aber sowas wirklich so wichtig zu finden, dass ich dafür CDU wählen könnte, das finde ich schon, sich ziemlich die Agenda von Linken bestimmen lassen. Aus dem Versprechen, etwas Besseres als diese Linke, wird eine bloße Neuauflage. Mit dem gleichen Provinzialismus, der gleichen Vereinsmeierei, mit Alpha-Tieren, Fußvolk und organischen Intellektuellen und natürlich mit den dazugehörigen Renegaten. Mit sich eifersüchtig beäugenden Fraktionen, die darauf achten, dass niemand ausstiert und dass, wie jetzt letztes Jahr zur Hamburger Bündnisdemonstration gegen die B5, durchaus auch gerne ganz offensiv mit Lügen tut. Das gilt auch übrigens wieder für die andere Seite. Natürlich müssen die guten Antideutschen aufpassen, dass niemand irgendwie, dass sie bloß Distanz zu irgendwie den bösen Antideutschen, also der Bahamas-Fraktion halten und das immer noch mal wieder betonen. Elend ist natürlich, dass das Einrichten in der linken Arbeitsteilung nicht zu haben ist, ohne das sich Einrichten in der gesellschaftlichen. Keine Wendung des Denkens gegen sich selbst, wie angedeutet, heißt eben auch keine Reflexion auf die Position des Kritikers oder eben das, was sich so Kritiker nennt, egal wie sehr es philosophisch schludert. Und auch dafür könnte man viele Beispiele anführen. Man fühlt sich wohl als Seher auf dem Feldherrnhügel, dazu später noch mehr, auch wenn der Napoleon vom Wanderprediger kaum noch zu unterscheiden ist. Man ist also bescheiden geworden. Aufbegehren nämlich gegen die falschen Verhältnisse, und das heißt natürlich in erster Linie gegen die deutschen Verhältnisse, speist sich ja wesentlich aus der Wut über die eigene Ohnmacht, aus der Wut über die eigene Depraviertheit, über die Tatsache, eben ein nicht nur entrechtetes, sondern auch, wie Marx es ausdrückt, ein verächtliches Geschöpf zu sein. Und genau diese Wut verträgt sich schlecht mit der Rolle des weltpolitischen Top-Checkers, der ständig Entscheidungen trifft, Partei fürs Richtige nimmt. Und dieser Hang zum weltpolitischen Top-Checker, das gilt nun wirklich, also das ist sozusagen bei der Geburt der antideutschen Bewegung von Anfang an drin gewesen. Das gilt wirklich als einigendes Merkmal für, glaube ich, fast alle, die sich unter diesem Etikett tummeln, egal wie Freund oder Feind sie einem karibischen Urlaubsparadies sind. Man betrachtet weder sich, seine Deformationen, seine armseligen Privilegien auch mit Grauen, wie überhaupt gern, noch besonders gerne die Ergebnisse dieser Zivilisation. In dem, was seit einigen Jahren auf der Agenda steht, die Verteidigung des Westens, das Plädoyer für den Individualismus, das Lob der Lohnarbeit, verschwindet das Entsetzen vor einer Welt, in der Millionen verhungern, damit andere ihre Gewichtsprobleme bearbeiten können. Man nimmt als Antideutscher ja, ob überlegen lächelnd oder auch durch Machtlosigkeit erzwungen, so viel hin, Sozialämter und Zwangsarbeit, Knäste und Psychiatrien, Abschiebungen und Sweatshops, alles also, was das Subjekt im Spätkapitalismus mit Angst schlägt. Wo das, also diese Hinnahme, diese nicht mehr reflektiert wird, greift es eben die Erkenntnisfähigkeit an. Und zwar selbst, und das ist vielleicht das Erschreckendste, selbst im Hinblick auf die antideutschen Kernkompetenzen, die Kritik des Postfaschismus, die Kritik des Antizionismus und Antisemitismus. Ich möchte zwei Beispiele. 2006 war insofern ein Jahr, das erstens eine Weltmeisterschaft hatte, mit dieser Fun-Volksgemeinschaft, diesem nationalen Summer of Love, da eigentlich wirklich eine Herausforderung für antideutsche Kritik gewesen wäre, weil es ja nicht mehr so funktionierte wie 1990 noch, dass man da wirklich einfach an der Deutschlandfahne irgendwie den gewaltbereiten Nazi erkannte, sondern tatsächlich irgendwie das eher ein großes volksgemeinschaftliches Hippie-Spektakel war. Wo aber eigentlich die Analyse, die Kritik dieses Ereignisses entweder den Traditionalisten überlassen worden ist, den Leuten also, die unverdrossen ihr Nazis rausbrüllen, wenn sie Leute mit Deutschlandfahnen sehen, oder aber einfach nichts gesagt hat. Wichtiger aber noch, 2006 war das Jahr des sogenannten Libanon-Einsatzes. Das heißt eigentlich dem, was jahrelang als wirklich das Worst-Case-Szenario aus antideutscher Sicht angeprangert wurde. Also die Tatsachen, dass deutsche Truppen zwar nicht in Israel, aber doch eben vor der israelischen Grenze patrouillierten. Und ich darf daran erinnern, ich meine, die waren natürlich auf Einladung Israels. Mehr oder minder Einladung Israels, also mit Einverständnis Israels dort. Aber es hätte ja tatsächlich hat nicht viel gefehlt und es wäre beinahe zu einem Schusswechsel zwischen deutschen Schiffen und israelischen Flugzeugen gekommen. Und zu diesem, wirklich also dem, wovor man jahrelang gewarnt hat, was man jahrelang gefürchtet hat, als es dann eingetreten ist, nichts. Also auch keine Reflexion darauf, was das heißt, dass irgendwie das, was man immer gefürchtet hat, jetzt gerade tatsächlich mit Zustimmung Israels stattfindet, was das irgendwie heißt. Das Ganze wiederholt sich ein bisschen, lustigerweise wieder ein WM-Jahr, dieses Jahr 2010, nämlich als der Bundestag, es ist ja vorhin schon angesprochen worden, eine Allparteienresolution gegen Israel verabschiedet hat. Und zwar wirklich eine einstimmige Resolution und wo die Bundestagsdebatte so war, dass alle Fraktionen sich gegenseitig irgendwie nochmal bestätigten, was für eine Sternstunde das ist und wie schön, dass man hier mal zusammenkommt. Und Sie, meine lieben Kollegen von der Linkspartei, wir freuen uns, dass Sie auf Ihren eigenen Antrag verzichtet haben. Und Sie, Herr Gerke, mit Ihnen kann man ja wirklich reden und so weiter. Also sozusagen der absolute anti-israelische Horror. Und wenn man jetzt wieder guckt, was ist sozusagen auf den einschlägigen Blogs, den einschlägigen Zeitschriften passiert, in einer Situation, wo man nun wirklich irgendwie 24 Stunden rund um die Uhr Sturm laufen müsste, keine Resonanz. Vielleicht war 2006 zu ambivalent, eben wegen dem Geschilderten. Vielleicht war 2010 dann wiederum diese Bundestagsresolution zu eindeutig, weil es nichts produziert als Ratlosigkeit, wenn im In- und Ausland wirklich jeder Ansprechpartner für Kritik abhanden gekommen ist, wenn noch nicht mal mehr der Antikommunismus verhindert, dass man die Linkspartei für ihre Free Gaza-Flotte mit einer Bundestagsresolution würdigt. Ich muss aber kurz korrigieren, es hat doch eine Stimme zum Libanon-Einsatz gegeben, eine Stellungnahme. Es waren ein paar Worte in der Bahamas, die möchte ich einmal vorlesen. Was spräche eigentlich gegen ein deutsches militärisches Engagement im Libanon, wenn der Auftrag kurz und bündig lauten würde, Entwaffnung und Zerschlagung der Hisbollah sowie Unterbindung jedes ungeregelten Grenzverkehrs zwischen Libanon und Syrien? In Israel wäre man bekanntlich hoch erfreut darüber. Warum wird diese Selbstverständlichkeit nicht denen in Politik und Öffentlichkeit, die sich dauernd als Freunde Israels gerieren, nicht von der sogenannten Israel-Solidarität angetragen, bis sie schwitzen? Anscheinend will niemand unter all den Freunden Israels das fast Unmögliche in provokativer Absicht aussprechen, den Wunsch, der aller antideutschen Kritik immer zugrunde lag, dass die Deutschen in ihrer Mehrheit einmal auf der richtigen Seite für die richtige, nämlich antifaschistische Sache eintreten und in diesem Sinne sogar kriegsverwendungsfähig wären. Das ist nicht nur die hohe Kunst des Einschätzens, es ist wirklich eine Neuformulierung, also die nicht irgendwie das interessiert, was die Sache ist. Also hat denn der Libanon-Einsatz, so wie er ausgesprochen wurde, irgendwas mit diesem Wunschbild zu tun, was man den Regierenden antragen sollte? Sondern es ist ja auch tatsächlich eine Neuformulierung dessen, was antideutsch ist. Nicht mehr das Land von Auschwitz soll es nicht mehr geben. Das soll, wenn überhaupt, dann als Land Nummer 11 in der Weltgeschichte formieren. Nein, der Kern, der tiefe, innige Wunsch antideutscher Kritik ist, dass Deutschland doch tatsächlich zum anderen Deutschland, zum Richtigen, auf der richtigen Seite wird. Wie konnte sowas kommen? Wie konnte das Avancierteste, das wurde ja schon zitiert, das, was einmal mit dem Versprechen einer Kritik der politischen Ökonomie auf der Höhe der Zeit angetreten ist, zu einer Angelegenheit verbiesterter und elendlangweiliger Vereinsmeier werden? Sicherlich wird man dafür theoretische Fehler, uneingelöste Desiderate, unbearbeitete Widersprüche finden können. Zum Beispiel, ich nenne nur mal eine Sache, die ich da tatsächlich relevant finde, nämlich das, was in englischen Sozialwissenschaften hochtrabend das Verhältnis Structure and Agency heißen würde. Wo bei der Frage nach der Verantwortlichkeit der Subjekte die kritische Theorie ja noch schwankt, man erinnert sich immerhin, dass es ja schon in der Dialektik der Aufklärung über die hohen Herren gibt, die dies und das tun und mit dem und dem Kalkül, polarisiert antideutsche Kritik die Sache aufs Äußerste. Einerseits wendet sie sich unzweideutig gegen jede Personalisierung des Kapitalverhältnisses. Der berühmte Begriff davon, des strukturellen Antisemitismus, ist ja immer so ein hilfloser Versuch zu sagen, was aus dieser Personalisierung folgen könnte. Und diese Wendung ist immer in der Tendenz und nie in ihrer Konsequenz richtig. Auch dafür wieder ein schönes Beispiel, warum man immer radikal und niemals konsequent sein sollte, um Walter Benjamin zu zitieren. In Leipzig hatte ich kurz nach der WM 2006 eine Diskussion mit einem Antideutschen über die Tatsache, dass im Coney Island halt auch Freiluftgucken von Fußball war und sie das Problem hatten, da liefen natürlich Leute mit schwarz-rot-goldenen Fahnen auf und es gab interessanterweise einen Gegensatz, so wurde es mir jedenfalls geschildert, zwischen der Antideutschen und der Antifa-Fraktion. Die Antifa-Fraktion wollte die nicht dulden, die Schwarz-Rot-Goldenen fahren. Die antideutsche Fraktion fand aber, Schwarz-Rot-Gold ist schon okay, weil die Frage, wie man sein Geld verdient, zu stellen, das ist halt irgendwie Moralisiererei. Und wenn die Geld da lassen, wie man sein Geld verdient, steht außerhalb der Kritik. Andererseits wird eben, das ist eben dieses Polarisieren, andererseits wird die Verantwortung der Deutschen, überhaupt der Antisemiten, für ihr Tun natürlich eingefordert. Also es wird eben ungeschmälert darauf beharrt, dass die sehr wohl verantwortlich zu machen sind. Und auch das ist in der Tendenz immer richtig und in der Konsequenz immer falsch. Denn während sie, es gibt von ja, Kunstreich auch in der vorletzten Prodomo einen Artikel, der in die Richtung argumentiert, dass es Antisemitismus ist einfach die Freiheit der Subjekte zum Antisemiten sein und alles andere ist Entschuldigung. Stefan Griegert argumentiert da in seinem Buch Fetisch und Freiheit vorsichtiger, aber auch er hat sozusagen diese Trennung, der Kapitalfetisch ist sozusagen Ehren und der Antisemitismusfetisch, wie er das nennt, für den gilt das nicht in der gleichen Form. Da gibt es schon irgendeine Freiheit. Also es gibt, man könnte jetzt auch viel über diesen idealistischen Gegensatz von Freiheit und Notwendigkeit und sowas sagen, aber mir geht es eben jetzt eher um die politische Konsequenz, weil diese Art der individuellen Zurechenbarkeit von Verantwortung, wie gesagt, in der Tendenz immer richtig ist, gegen alle Formen von Entschuldigung, aber in der Konsequenz eben auch zur Zerstörung eines Begriffs von antisemitischer Gesellschaft, um Adorno zu zitieren, tendiert. Weil es die notwendige Kälte des Lebens nach Auschwitz, die notwendige Kälte der tatsächlichen Vernichtung gegenüber, mit dessen Resultaten man so lebt, unterschlägt. Es reißt diese theoretische Polarisierung, Trennung, um konsistent zu bleiben, dann tatsächlich in den schlechteren Fassungen Kapital und Barbarei auseinander. Kapital als das, was, wir hatten solche Beispiele heute auch in den Diskussionen, Kapital als das, was irgendwie einer ehernen Logik folgt, und Barbarei, wo die Leute dann verantwortlich zu machen sind. Und hat in der Praxis eben tatsächlich die Konsequenz, sich auf Letzteres zu fokussieren. Nämlich eben Antisemitismus, Islamismus, da also, wo was geht. Wo nicht alles durchs automatische Subjekt determiniert ist. Wo man also Parteinamen und Bekenntnisse einfordern kann, weil die Subjekte sich ja anders als in Bezug aufs Kapital selber entscheiden können. Dergleichen mehr Widersprüche könnte man noch mehrere aufführen, aber theoretische Fehler sind ja keine Erklärung, sondern das zu Erklärende. Und um das zu tun, würde ich tatsächlich einmal gerne zurückgehen an den Ausgangspunkt der antideutschen Bewegung. Was 1989 fortlaufend folgende, also in den ersten Jahren vor und nach der Wiedervereinigung, sagen, als das Proto-Antideutschtum auftrat, ist ja aus heutiger Sicht meistens ziemlich peinlich. Man liest das nicht gerne, diese Beiträge aus diesen radikale linke Kongressriedern und so. Trotzdem, entscheidend an dem, was da passiert ist, ist ja weniger die ausgeführte Kritik, die man meistens ziemlich weitgehend vergessen kann, sondern eine bestimmte Haltung des Nicht-Mitmachen-Wollens. Es ist damals der Linken ja alles weggebrochen, wenn sie nicht völlig vernagelt und ideologisch war, der Realsozialismus, aus dem sie ihre eigene Macht geschöpft hat, das Phantasma vom guten Volk, was sozusagen erst beflügelt hat, etwas zu tun. Ohne etwas zum Festhalten, aber kein Standhalten, sondern nur starren aufs Unheil. Der Rekurs auf Auschwitz, der damals in die Debatte gekommen ist, blieb wenig mehr als genau das Nein, was er ermöglicht hat, die Absicherung eines antagonistischen Verhältnisses zu den Zuständen. Ich kann mich nicht mehr auf eine Macht in meinem Rücken verlassen, nicht mehr auf, dass das Volk, wenn es so wollte, auch wirklich gut handeln würde, aber ich kann mich darauf verlassen, dass zumindest gegenüber diesem Land ich mit Auschwitz den absoluten Unterpfand dafür habe, dass es scheiße ist und ich da nicht mitmachen will. Und quasi dieses Nein hat ja überhaupt einen Raum für das eröffnet, was dann in den Jahren danach erst kam, was ja tatsächlich erst so in den 94, 95 und so weiter ausgeführt und entwickelt wurde, also die Kritik des Postfaschismus und die Dinge. Dieses Nein, dieser Rekurs auf Auschwitz hatte gerade unter diesem Gesichtspunkt der Absicherung begriffen, natürlich immer schon auch sein Kosten. Es brauchte immer die Vorstellung, dass man anderswo dieses Nein, diesen Rekurs auf Auschwitz auch verstehen wird. Dass also mit anderen Worten das Ausland, die Alliierten, die überfallenen Länder in Osteuropa diese Warnung verstehen würden. Insofern kann man sagen, war sozusagen dieses Weltpolitikerspielen immer auch schon von Anfang an in der antideutschen Kritik angelegt und zog ja nicht nur die klügsten Köpfe an, sondern auch die irrsten Sekten. Ich erinnere mich, dass am 8. Mai 1995 auf der antideutschen Demo, also eigentlich der ersten so richtig antideutschen, wo nicht mehr die Grünen und so weiter dabei waren, neben irgendwie vielen Leuten, die man heute noch kennt, sowas wie die MLPD und die vierte internationale Sektion, was auch immer dabei war, die irgendwie offensichtlich von diesem Gestus angezogen wurde, das hier nochmal richtig, ja, naja, so richtig in weltpolitischen Kategorien denken. Und es ist ja auch irre, wenn man sich das überlegt, dass die Proteste gegen den Jugoslawienkrieg ziemlich weitgehend von einem Anti-Deutschen und Anti-Imps gemeinsam getragen worden sind. In Hamburg hat man da tatsächlich mit der B5 zusammengestanden und gegen diesen Krieg protestiert. Mit Jugoslawienkrieg ist aber auch schon ein Stichwort gefallen, wo sich Bestimmtes verändert hat. Mit dem rot-grünen Vergangenheitsspektakel hat sich das, was dieser Rekurs auf Auschwitz bedeutet hat, entscheidend verändert. Der nachholende oder nachträgliche Antifaschismus, der Aufarbeitungsbetrieb, der ja die letzte moralische Ressource einer Bande prinzipien- und gewissenloser Hühnerdiebe war, die als Sozialdemokraten und Grüne das größte Verarmungsprogramm der deutschen Nachkriegsgeschichte durchgezogen haben, die also gleichzeitig ja das wirklich leere Geschwätz über die Vergangenheit forciert haben, hat mit ihrem endlosen Gerede tatsächlich jeden, der auf diese Vergangenheit reflektiert hat, ob er wollte oder nicht, mit eingemeindet. Es ist nicht mehr eine Kampfansage, die Reflexion auf Auschwitz, sondern es ist tatsächlich eine Stimme im vielstimmigen Aufarbeitungsbetrieb im Spektakel. Was also einmal die Opposition zum Rest begründen sollte, einen durch Hass geschärften Blick befeuern, ist da tatsächlich zumindest sehr viel schwieriger geworden. Der Jugoslawienkrieg bot das nochmal, weil man da verschiedene Interpretationen, was lerne ich aus der Vergangenheit, gegenüberstellen konnte. Fischer sagt, wegen Auschwitz müssen wir Belgrad bombardieren, und dann konnte man sagen, nein, nein, nein, das ist gerade deswegen nicht oder so. Aber je weiter das Fortschritt und diese ganzen Wehrmachtsausstellungsfeierlichkeiten und so weiter, unglaublich schwer da rauszukommen. Insofern ist, wenn man das organisationssoziologisch sieht, bewegungspolitisch, das, was dann am 11.09.2001 passierte und was daraus folgte, die Al-Aqsa-Intifada, der Irakkrieg und so weiter, für die Antideutschen ein Geschenk des Himmels gewesen. Kein Zufall, dass Anfang der Nullerjahre die Antideutschen vom Zirkelwesen zur Massenerscheinung wurden. Wo plötzlich überall antideutsche Antifa-Gruppen auftraten, die es ja noch heute gibt und vegan essen, aber irgendwie für Israel sind und so total schräge Sachen. Man konnte halt damals voll gegen Deutschland sein, gegen seine Kumpanei mit den islamistischen Mördern und trotzdem auf Seiten des Weltgeistes. Nämlich eben in Gestalt der USA, New Europe, auch Israels, dessen Bekämpfung der Al-Aqsa-Intifada ja erfolgreich war, die also reale Macht verkörperten. Wo Schröder und Fischer, anders als 99, mit ihrem deutschen Weg der Weigerung, den Islamismus zu bekämpfen, sich international gesehen kurzfristig zumindest eher ins Knie geschossen haben. Dieses an der Seite des Weltgeistes klingt so böse, ist es ein bisschen auch, aber es ist andererseits ja nichts Ehrenrühriges. Wer keine schöne Seele sein will, kann nicht einfach alleine gegen die Wirklichkeit stehen. Marx sprach ja vom Kommunismus als der wirklichen Bewegung und Kritik brauche, ich hatte das schon gesagt, will sie nicht irgendwie leeres Starren aufs Unheil sein, hilflos und so weiter, braucht ein Moment von Überschießen, von realer Macht, von dem man antizipiert, dass es in die richtige Richtung gehen wird. Nicht ehrenrührig daher auch die Suchbewegung über die deutschen Grenzen, um sein Nein zu den Hiesigen und überhaupt zu den Verhältnissen zu fundieren. Um dort außer dem Falschen, den Islamisten Arafat und den ganzen Bündnispartnern, dem ganzen Gesocks von Chavez und so weiter, auch das Richtige, nämlich Israel, zu finden. Um durch dieses Urteil überhaupt die Möglichkeit zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, einen Weltbezug herzustellen, zu sichern. Nun muss man eben wissen, dass die Attraktivität gerade des Nahostkonflikts, auch für uns, für Antideutsche, natürlich darauf beruht, dass sich dort, eben anders als in Somalia, noch Good Guys festmachen lassen. In Somalia kann ich nicht sagen, wer da die Guten sind. Sind das die Warlords oder sind es eben doch vielleicht sogar die Islamisten, die ja immerhin überhaupt eine Zentralregierung wollen? Wo aber keine Good Guys sind, keine Hoffnung, das hat Jan-Philipp Remsmann 1990, glaube ich, schon geschrieben in einem sehr wichtigen und heute vergessenen Artikel, bleibt eben bloß wirklich eine positivistische Aufzählung der Schrecken. Über die meisten Weltgegenden könnte man wirklich nur noch sagen, ja, das passiert und das passiert und das ist auch furchtbar. Der Rest darüber hinaus kann aber tatsächlich allein aufgrund der Hilflosigkeit nur Schweigen sein. Und deshalb wird es meistens auch nur noch Schweigen. Und das ist eben die Krux oder die Tragik eigentlich auch der Konzentration auf das, was ich vorhin schon meinte, das Fassbare, Eingriffsfähige, dessen, wo man überhaupt noch was tun kann. Dass es eben von sich aus zur Rationalisierung drängt oder zum Fernfuchteln. Anders als der Bezug auf Auschwitz, wie ich es für die Jahre 89 FF versucht habe zu beschreiben, setzt der Bezug auf die islamistische Barbarei, also als sozusagen das ultimativ Böse, das, was ich bekämpfen will, das, wo ich kein Bestandteil von sein will, mich eben nicht in ein unmittelbares, sondern in ein sehr vermitteltes Feindschaftsverhältnis, also zum Objekt der Kritik. Ich habe keine direkte Berührung damit. Ich kenne auch kaum Leute, sozusagen, die sich gegen Islamisten erheben, aber wie gesagt, mein Verhältnis ist viel vermittelter. Es ist keine Kritik im Handgemenge, die sozusagen den Begriffen, die ich entwickle, Gewicht verleiht, sondern eine Parteinahme aus der Distanz. Und wird diese Vermitteltheit, die Vermittlung zu der Sache unterschlagen, nehme ich eigentlich tatsächlich die Antizipation einer revolutionären Veränderung, dann ist gerade das unmittelbare Frontmachen, islamische Zentren bombardieren, Politik aus der Zuschauerperspektive, Spektakel. Man kann natürlich sagen, ja, Bin Laden ist deutsch. Bin Laden ist so deutsch, wie es geht, aber das ist halt, es ist Metaphorik, die sich sozusagen diesen unmittelbaren Bezug auch herstellen will. Natürlich ist Bin Laden nicht deutsch, sondern schon aus einer spezifischen anderen Vergesellschaftungsgeschichte entwickelt, entstanden, die mit der Deutschen Berührungspunkte hat, aber wo man ja auch gar nicht versucht, wirklich noch eine politisch, also eine Analyse der politischen Ökonomie zu machen, wie ja zum Beispiel auf sowas wie Wittfogel oder so zu rekurrieren. Da gibt es Versuche, aber das bleibt ja sehr randständig. Die Schwierigkeit ist vor allem, dass hat man sozusagen die Islamisten eigentlich als den Hauptgegner, den Islam als den Hauptträger auch des Deutschseins, dass dann Deutschland verglichen zum Beispiel mit den Zuständen in Gaza, gar nicht mehr so schlimm ist. Das ist tatsächlich nicht. Aber es ist eben auch verglichen mit Burundi nicht besonders schlimm, wo ich nicht weiß, ob da gerade Islamisten herrschen oder nicht. Es ist überhaupt verglichen mit ziemlich vielen Weltgegenden nicht besonders schlimm hier, weil wir alle ganz gut leben können. Es ist eben auch nicht so schlimm, in der Mittelschicht zu sein wie in der Unterschicht und solche Sachen. Also es drängt sich irgendwie so ein unglaublich affirmatives Moment rein, was eben diesen durch Hass geschärften Blick, dieses Nicht-Mitmachen-Wollen ersetzt. Und diese Affirmation wird umso stärker, oder diese Zuschauerperspektive in der ganzen Sache wird umso mehr, als mit dem definitiven Ende von Schröders deutscher Weg, von Schröders deutschem Weg, ein Einschnitt stattgefunden hat. Mir war das irgendwie tatsächlich erst so im Laufe der Referatsvorbereitung klar geworden, wie sehr diese große Koalition antideutsche Kritik entwaffnet hat. Weil dessen Gegenstand auf einmal stillgestellt, unwirklich wurde, sich entzogen hat. Was wollte diese große Koalition eigentlich? Weiß man das? Hatte die irgendein Ziel? Hatte die irgendein Programm? Also Schröder hatte irgendwie deutscher Weg, aber nirgends wird genau dieses, wofür stand das eigentlich, was wollten die eigentlich, sichtbarer als beim Libanon-Einsatz, den ich vorhin schon erwähnt habe. Der Libanon-Einsatz hat ja nicht nur die Antideutschen, sondern überhaupt alle Deutschen ratlos gemacht. Vorher war ein Militäreinsatz im Nahen Osten das letzte Tabu deutscher Außenpolitik und also dessen ultimativer Traum. Der Traum einer wieder souveränen, mit sich und seiner Vergangenheit im reinen Nation. Also, solange die Bundeswehr überall hin konnte, nur nicht auf dieses kleine Fleckchen Erde, war die Welt kein Paradies, weil es ja noch verbotene Bäume gab. Nun durfte man da fast hin, sozusagen in Sichtweite zum Heiligen Land, wie Moses. Und der ultimative Traum entpuppte sich einfach als ein popelige Popanz, als eine eher operettenhafte Farce. Statt stolz die Flagge im Heiligen Land einzurammen, fuhr man als Hilfszöllner Streife im Mittelmeer. Und es war so ein bisschen wie schon eigentlich in Afghanistan. Man wollte ja mit der Armee ans Ende der Welt, aber doch nicht wirklich im wortwörtlichen Sinne. Nun haben sich, wenn man sagt, es haben sich damit alle deutschen außenpolitischen Ziele erfüllt, ohne dass es irgendjemanden glücklich gemacht hätte, ist das eigentlich ja der genuine Zustand des deutschen Nationalismus. Nur sorgt das eben für eine gewisse Rastlosigkeit bei gleichzeitiger Stagnation. Ein ständiges, ausagiertes Nichtwissen, was man eigentlich noch will. Und da ändert natürlich auch der Übergang von der Großen Koalition zur CDU-FDP-Koalition nicht, weil auch klar ist, irgendeine neoliberale Superoffensive mit Führer Westerwelle wird es auch nicht geben. Das bleibt ein ständiges sich durchwursteln und unzufrieden sein. Man merkt es am ständigen Durchhecheln der neuesten Feindbilder, von denen keins eigentlich richtig haften bleibt. Die Nation weiß halt nie, was sie will, und das produziert eine unglaubliche Zukunfts- und Weltlosigkeit, die auch ihren Kritiker schlägt. Gerade in der Krise, in der die Theorie des autoritären Staates als eine allmächtige Instanz, von der Horkheimer ja zum Beispiel noch ausging, dass sie wirklich die Krise abschaffen könnte, dass sie wirklich eine restlos verwaltete Welt herstellen könnte. In der also die Theorie des autoritären Staates, sagen, empirisch falsifiziert wird, gezeigt wird, es gibt eben doch etwas, an dem es sein Handeln relativieren muss. Genau in dem Moment stellt man eben fest, feiert die eben die neuesten Erfolge. Jochen Bruhn hat vorhin gesagt, dass das Vertrauen der Deutschen in die Faschismusfähigkeit seines Souveräns grenzenlos ist. Aber das gilt eben auch für die Antideutsche, fürs antideutsche Vertrauen. Auch das ist in die Faschismusfähigkeit seines Souveräns grenzenlos. Es kann sich gar nicht vorstellen, dass er vielleicht gar nicht mehr so kann, wie er gerne irgendwie wollen würde. Und in dem, Entschuldigung, ich muss gerade einmal suchen, wo, Entschuldigung, der letzte Zettel hier. Okay. Wie überhaupt nicht nur dem autoritären Staat, sondern allen möglichen Feinden eine Souveränität unterstellt wird, die eigentlich mehr einem Kompliment gleichkommt als einer Kritik. Also ich erinnere an Beschreibungen von ein Flugblatt zur Demo in Hamburg aus Magdeburg schrieb irgendwie von der 20-jährigen Terrorherrschaft der Roten Flora im Schanzenviertel. Und wo ich so denke, Mann, das sollen die hingekriegt haben, diese Hödel-Autonomen, eine 20-jährige Terrorherrschaft. Da wird erzählt von sozusagen rasenden Amerika-Hassern, wo eigentlich eher ein kraftloses Genörgel stattfindet, was sich eigentlich noch nicht mal mehr einen richtig aufrechten Hass zutraut, sondern den an die Islamisten delegiert, die das bitteschön für einen selber erledigen sollen, weil man selber kriegt das gar nicht mehr hin, vor lauter Halloween feiern müssen oder was auch immer. Das heißt also, diese ganzen Vorstellungen von wirklich machtvollen Feinden, denen man da gegenübersteht, das sind natürlich alles Inszenierungen eigener Macht. Ne? Wer irgendwie sagen, wenn die Linke irgendwie ein armseliges Zerfallsprodukt ist, was ja auch immer gerne gesagt wird, dann erntet man nicht besonders Ruhm, wenn man ihm Auge in Auge gegenübersteht. Aber wenn das die Avantgarde ist, die eine Terrorherrschaft organisiert, dann ist man quasi in der Resistance, wenn man sich gegen sie wehrt. Und genau das ist, denke ich, das antideutsche Kritik muss sich ja, stand auch in der vorletzten Bahamas, am Markt bewähren. Das ist also das, was sie für eigentlich alle irgendwie so attraktiv macht. Man kann Bekenntnisse abgeben. Das wird ja eingefordert. Da fehlt das Bekenntnis zu Israel, hieß es in verschiedenen Kritiktexten zu der Hamburger Bündnisdemo letztes Jahr. Als hinge von irgendeinem Bekenntnis, was irgendwie 20 Leute in Hamburg geben, die Zukunft, also irgendwas ab in dieser Welt. Man verteidigt den Westen. Hoi, hoi, hoi. Man macht Filmveranstaltungen für Israel oder sonst was. Als hinge Israels Zukunft davon ab, dass irgendwelche Leute hier in Hamburg oder sonst wo einen Film zeigen. Und natürlich ist dieses Gönnerhafte für, was auch wichtig war in Bezug auf diesen Hamburger Demoaufruf, weil da stand, es war ein Film zu Israel und nicht für Israel. Als wird es nur ein Film für Israel, wenn Antideutsche das dazu schreiben. Als wird es dann erst wahr, wenn Antideutsche sagen, das ist ein Film für Israel und nicht, weil Lanzmann das schon selber in seinen Film gemacht hat. Diese ganze Vorstellung, man tut was für Israel, muss das rausposaunen. Die gönnerhafte Pose ist ja nicht umsonst, denn es versichert sich einer Dankbarkeit. Wenn Israel das braucht, dass wir etwas für es tun, dann steht es in unserer Schuld. Und es ist alles nicht originell, was ich sage, weil Wolfgang Purt das schon auch vor mehreren Jahren festgestellt hat, mit dem schönen Satz, Sie wollen nicht retten, sondern gerettet werden. Und ich glaube, der Satz erklärt eigentlich so ziemlich alles, was über die neue antideutsche Hinwendung zum Katholizismus zu sagen ist. Als verlassene Subjekte verlassen wir alle anderen, brauchen sie das wohl, brauchen wir das wohl. was folgt daraus? Wenn man überhaupt mal wieder revolutionäre Theorie machen will, revolutionäre Kritik, ich verbessere mich, sonst gibt es Missverständnisse, revolutionäre Kritik, also die Verhältnisse in Hinblick auf ihre Aufhebbarkeit visieren, dann wäre weniger die letzten Residuen von Freiheit zu verteidigen, das bürgerliche Subjekt, der Liberalismus, was auch immer, sondern wenn, dann alle Hoffnung auf den fortschreitenden Subjektzerfall zu setzen. Der Subjektzerfall, den ich versucht habe zu beschreiben, wird natürlich mit ziemlicher Sicherheit eklig. Vielleicht wird er nur ein bisschen eklig und es kommt sowas wie ein Rentnerfaschismus raus, boshaft, aber kraftlos. Vielleicht wird es aber sogar dafür sorgen, dass dieses Land den Weg alles Belgischen geht, also friedlich irgendwie sich gegenseitig zerfleischt, ohne dass es den Rest der Welt besonders stört, was für uns natürlich blöd wäre, aber für den Rest der Welt schön. Vielleicht könnte sogar bei diesem Subjektzerfall, die Energie freigesetzt werden, die der Umsturz braucht. Und von Adorno stammt der Gedanke, dass der Ich-Zerfall natürlich auch immer eine gerechte Strafe ist für die Selbstherrlichkeit des bürgerlichen Subjektes. Das, glaube ich, ist sozusagen stärker als ein sehr kraftloses Verteidigen irgendwie des Westens, der bürgerlichen Subjektivität, was auch immer. Es ist aber gleichzeitig Zukunftsmusik. Für das Gegenwärtige, was tun, kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Außer vielleicht das. Dass man aufhören sollte, sich ständig irgendwie selber diese ständige Selbstzensur oder was auch immer, dass man sich trauen sollte, die großen Fragen zu stellen, also die, wo bei Kant alles Fragen aufhört, die nach Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, ohne dass immer schon vorab rauskommen muss, dass man den Westen verteidigen muss. Das versteht sich von selbst oder es versteht sich gar nicht, dass die zivilisatorischen Errungenschaften natürlich bewahrt und aufgehoben werden müssen, aber es wäre doch gerade das zu Erringende an den zivilisatorischen Errungenschaften, dass sie das Gegenteil ermöglichen. Dass sie nämlich ermöglichen, zu denken, was, und ich schließe noch einmal mit einem Wolfgang Pohr-Zitat, was mir ausnehmend gut gefällt, weil es tatsächlich in die Zukunft weist, 2000 Jahre Abendland sind genug. Dankeschön.